Ich sehe Wasser. Ich sehe Strömungen. Ich sehe den Rhein. Ich sehe umkämpfte Gebiete. Der Rhein verbindet auch ziemlich viel von Europa. Ja, der Rhein war eine der frühesten Bühnen, auf denen Streitigkeiten zur Umweltverschmutzung auf europäischer Ebene ausgetragen wurden. Eine Bühne, ein Theater, der Ring, um was ging's? Das Gold? Nein, Salz. 1976 klagte ein Gärtnereibetrieb bei Rotterdam gegen die Firma Mines de Potasse d'Alsace in Mühlhausen. Das Wasser, das die Gärtnerei aus dem Rhein entnahm, um die Pflanzen zu wässern, war so versalzen, dass eine sehr teure Vorrichtung eingesetzt werden musste, um das Wasser fürs Gießen nutzbar zu machen. Diese Versalzung kam nicht aus dem Meer, sondern aus dem Abwasser des Minenabbaus im Elsass. Aber dem Gärtner ging es doch bestimmt nicht um die Umwelt, sondern um die Kohle. Der wollte doch bestimmt Schadenersatz. Natürlich! Dabei unterstützte ihn eine Stiftung, die sich der Verbesserung des Rheinwassers widmete, weil die ja wusste, dass mit Kohle, also Geld, in Sachen Umwelt viel zu erreichen sei. Und sie haben gewonnen. Ja. Was hat das mit Europa zu tun? In dem Fall war es schwierig herauszufinden, welches Gericht eigentlich in der Sache zuständig war. Die Gärtnerei wollte unbedingt in Holland verhandeln, die Minenfirma wollte die Sache lieber bei sich, also in Frankreich, abwickeln. Das Gericht in Holland war sich seiner Zuständigkeit nicht sicher und hat die Frage der Zuständigkeit dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und wer war letztendlich zuständig? Das ist das Spannende. Es kommt auf den Fall an. Der Gerichtshof hat alle Möglichkeiten geprüft und festgestellt, dass es in Fällen einer Schadenersatzpflicht zwischen dem Ort der unerlaubten Handlung und dem Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, mehrere zuständige Gerichte geben kann. Muss der Angeklagte dann vor jedem einzelnen Gericht erscheinen? Nein, es wäre ungerecht, mehrmals wegen derselben Sache vor Gericht zu stehen. Aber der Kläger hat die Möglichkeit, das Gericht auszuwählen, das sich mit dem Fall befassen soll. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf das Unionsrecht im Bereich des Umweltschutzes, da so alle Folgen eines schädigenden Ereignisses berücksichtigt werden können. Dies ist natürlich ein starkes Signal mit einem gewissen Abschreckungspotenzial, das auch heute noch weit über den Rhein hinauswirkt. Da sehe ich dann schon die Elbe. Nein, das ist der Rhein. Ach, weiß ich doch, aber das erinnert mich an die Elbe. Wie schön. Der Ring, die Philharmonie. Nein, Kohle und Schutzgebiete. Naja, von beiden gibt es ja viel in Deutschland. Aber was hat das mit Europa zu tun? Die Raumplanung obliegt ja den Mitgliedstaaten. Das schon, aber sie haben auch gemeinsame Naturschutzrichtlinien erlassen und Gebiete definiert, die sogenannten Natura 2000-Gebiete. Die EU-Staaten haben sich dazu verpflichtet, die zu schützen. Ja klar, in solchen Gebieten darf nichts gebaut werden. Nicht nur das, deine Geschichte führt nämlich auch zu meiner. Der Naturschutz gilt nämlich nicht nur im geschützten Gebiet selbst, sondern auch in den Ökosystemen, die damit in Verbindung stehen. Konkret? Um Geesthacht bei Hamburg gibt es so ein Gebiet, da fließt die Elbe durch. Da gibt es Fische, die zum Meer hin und her wandern. Darunter auch geschützte Lachse, aber auch welche mit so tollen Namen wie Fluss Neun Augen oder Meer Neun Augen. 2008 hat Hamburg flussabwärts dann ein Kohlekraftwerk genehmigt. Das war auf der anderen Seite von Hamburg bei Moorburg. Und dieses Kraftwerk sollte mit Wasser der Elbe gekühlt werden, und zwar auf der Strecke, auf der die Fische schwimmen. Die Europäische Kommission hat in der Anlage dann einen Verstoß gegen die Richtlinie gesehen, die es gibt, um das sogenannte Oberlaufgebiet zu schützen. Warum denn? Die Anlage liegt mehrere Dutzend Kilometer entfernt, weit außerhalb des Naturschutzgebietes. Das hat die Bundesrepublik auch so gesehen und hat dazu noch eine Anlage für die Wanderfische gebaut, also so eine Fischaufstiegsanlage oder eben eine Fischtreppe. Ja, aber dann ist ja alles gut. Nee, denn ganz so funktioniert's nicht. Ein Staat darf in Naturschutzgebieten keine halben Sachen machen. Denn die Mitgliedstaaten der EU verpflichten sich ja auch gegenseitig, bestimmten Regeln zu folgen. Und die gelten für alle. Und wer sich eben nicht dran hält, hat ein Problem. Und das hatte Deutschland. Denn die EU-Kommission hat Deutschland in diesem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Pflichtverletzung angeklagt. Pauschal? Ja, der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Bundesrepublik keine korrekte und vollständige Verträglichkeitsprüfung gemacht hat. Denn es war so, die Genehmigung für das Kraftwerk ist vor der Prüfung schon erteilt worden und die Fischbestände wurden erst nach dem Bau der Fischtreppe beobachtet und schon wieder nicht mehr, noch bevor das Kraftwerk und die Kühlanlage in Betrieb genommen wurden. Das war aber noch nicht alles. Es wurde außerdem vernachlässigt, dass es weitere wassereinspeisende Anlagen auf der Strecke zum Schutzgebiet gab. Was hätte das denn geändert? Die liegen ja trotzdem außerhalb des Schutzgebietes. Ja, das ist auch das Erste, was das Gericht festgestellt hat. Die Wanderfischbestände im Schutzgebiet werden ja vom Weg zum Meer bestimmt. Das heißt, jedes Projekt auf dem Weg muss darauf geprüft werden, wie das Projekt das Gebiet und den Weg dahin beeinflusst. Das heißt aber nicht, dass nichts mehr dazugebaut werden kann. Aber es heißt, dass man frühzeitig prüfen muss, ob das, was man bauen will, dort auch verträglich ist. Und dann weiß man auch, was geht und was nicht. In dem Fall hätte man zum Beispiel beim Bau des Kohlekraftwerks auf einen hybriden Kühlungsturm als Kühlsystem bestehen müssen. Das wäre jetzt kostenmäßig, zumindest im Planungsstadium, auch tragbar gewesen. Muss das Kraftwerk jetzt abgerissen werden? Bestimmt nicht, aber es ist ein wichtiges Signal. Die Regierungen müssen sich an ihre eigenen Verpflichtungen auch halten. Das Urteil zeigt, wie Schutzgebiete mit weitreichenden Ökosystemen in Verbindung stehen. Und dass die, wenn es geht, auch geschützt werden sollten. So könnten sich in Zukunft durch die Entwicklung von Naturschutzgebieten die Umrisse einer gemeinsamen territorialen Entwicklung auf europäischer Ebene abzeichnen. Das klingt jetzt wie Zukunftsmusik. Na, das mag hart klingen, aber das scheint nicht Aufgabe des Gerichtshofs zu sein. Meinst du nicht? Manchmal klingt ein Urteil nach neu gelegten Weichen. Ja, ein bisschen so, als wären wir hier am Rhein auch Teil von etwas Neuem und Großem.